Das Lauftagebuch. So, da bin ich wieder. Diesmal mit Ausgabe 5 meines Podcasts, also meiner kleinen akustischen Verunreinigung der Internetwelt. Heute haben wir den 6.5. und es ist morgens um 9 Uhr und ich möchte etwas verlieren zum Thema Laufen. Vielleicht, so habe ich überlegt, ein kleines Lauftagebuch in akustischer Form zu führen, um ja vielleicht einigen Interessenten mal nahe zu bringen, wie es so ist, sich von einem sportlichen Krüppel zu einem einigermaßen, so hoffe ich zumindest, belastbaren körperlichen Subjekt zu verwandeln. Dazu habe ich mir die Sportart Laufen ausgesucht. Warum? Es ist einfach, es kostet nicht viel. Und man kann es eigentlich überall machen. Dafür habe ich mir dann auch ein tolles Buch zugelegt vom Fit for Fun. Ich hatte irgendwie hier und da ein paar Hinweise darauf gefunden, habe es mir dann gekauft, gelesen. Und ja, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist ganz interessant auf jeden Fall geschrieben. Da habe ich dann letzten Sonntag, angefangen einfach nur mit 10 Minuten zügigem Gehen. Also dass man einfach nur mal den Körper daran erinnert, dass er auch noch sich bewegen kann. Das ging dann weiter jetzt mit der ersten Trainingswoche. Da bin ich am Dienstag und am Donnerstag und heute ist Freitag. Und damit werde ich auch dann am Samstag laufen. Ich habe vor, das dreimal die Woche insgesamt immer zu tun. Also werde ich dreimal die Woche versuchen, regelmäßig zu laufen. Und jeweils eine halbe Stunde. Dienstag und Donnerstag bin ich jetzt hier schon eine halbe Stunde um den Westfalenpark gelaufen. Ja, nicht ganz so rum, also in der Nähe, davor, dahinter, dabei, so ein wenig die Runden gedreht. Es ist erstaunlich, dass es doch hier in der Innenstadt, also ich wohne ja sehr zentral, doch noch so viel Grünfläche gibt. Vor dem Westfalenpark ist zum Beispiel auch noch eine kleine Grünanlage, in der man gut laufen kann und in der man auch immer wieder Läufer trifft. Am ersten Tag, der Dienstag, bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu zügig angegangen. Ich weiß nicht, so schnell war ich aber auch nicht. Und das Ganze war dann doch schon etwas schmerzlich, sage ich mal so. Man hat es also doch noch den Tag darauf gemerkt, dass man was getan hat. Und die Knochen waren einem, glaube ich, nicht ganz so dankbar. Gestern am Donnerstag lief es dafür erstaunlich besser. Ich bin es auch ein bisschen langsamer angegangen und bin dann auch morgens gelaufen. Vielleicht lag es auch an der morgendlichen Zeit. Der Dienstag, das war abends und jetzt am Donnerstag bin ich morgens, wie gesagt, gelaufen. Ja, vielleicht hat das eine Auswirkung. Da hatte ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl und bin dann doch relativ bequem dann die halbe Stunde gelaufen. Da gibt es so einen schicken Trainingsplan, in dem man natürlich nicht die halbe Stunde sofort durchläuft, sondern sich so Woche für Woche steigert. Und im Moment laufe ich immer 2 Minuten, dann kommt eine Minute Gehpause, also gehen, dann 2 Minuten wieder laufen, 1 Minute gehen, 2 Minuten laufen, sodass man dann insgesamt auf 18 Minuten kommt, die man durchläuft in einer halben Stunde und ja dazwischen die restliche Zeit dann eben mit Gehen verbringt. Das hört sich erstmal ein bisschen lax an, weil doch recht viel Gehen dabei ist. Am Dienstag aber zumindest merkt man doch, dass wenn man sich falsch einschätzt, dieser Übergang von Gehen wieder zu Laufen nach einer Weile doch recht anstrengend wird. Dass der Körper dann da also irgendwie was anderes vorhat, als sich jetzt nochmal in Bewegung zu setzen und man dann ja so ein bisschen seinen eigenen Schweinehund überwinden muss. Wobei ich aber jetzt auch nicht sagen muss, dass ich als eigentlich absoluter Laufmuffel früher immer in der Schule jetzt das wirklich sehr anstrengend fand. Ich bin aber auch sehr langsam gelaufen, was wohl auch sehr gut sein soll. Viele Läufer, steht zumindest in diesem schlauen Buch, laufen viel zu schnell, Und deshalb bin ich dann eher langsam angegangen. Ja, das war es jetzt erstmal von dieser Woche. Ja, morgen habe ich auch noch mein Lauftraining. Und in der nächsten Woche berichte ich euch dann, wie es da gelaufen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, euer Marco. Tschüss.